aber keiner will mich sehen. Alle Menschen hassen mich, ich kann es nicht verstehen. Da? Weg. Da? Weg. Da? Weg. Da? Weg. Weg! Ich gehe hier hin, ich gehe dort hin, ich bin überall. Keinen interessiert das, denn es ist scheißegal. Schluck. Steif. Schluck. Steif. Schluck. Steif. Schluck. Abhängig. Mein Wohlbefinden ist den meisten Menschen scheißegal. Ich sitze auf der Straße und bin asozial. Asozial. Asozial. Asozial. Hey, asozial. Einmal saufen, Würfel husten, das macht keinen Spaß. Denn weil ich nicht viel vertrage, rauch ich lieber Gras. Kiffen, kiffen, kiffen, kiffen, kiffen, kiffen, kiffen, kiffen, kiffen, kiffen, kiffen, kiffen, kiffen. Biber Bartzen.